Die südkoreanische Internetzeitung Jeju Sibo veröffentlichte am 8. Januar einen Beitrag, in dem sie die Bombenangriffe der USA in verschiedenen Ländern der Welt scharf verurteilte. Allein im Jahr 2016, so hieß es in der Zeitung, hätten die USA im Mittleren Osten und in den nordafrikanischen Ländern rund 26.170 Bomben abgeworfen. Alle Menschen der Welt sollten heute klar wissen, wer eigentlich den Frieden der Welt zerstöre und welches Land wahllos die Menschen der Welt zum Tod treibe.